Gestern ist in Potsdam der politische Sieg, die politische Entscheidung gekrönt worden. Heute künden wir die geistige Revolution. Der Tag steht unter der Losung deutsches Volk und deutsches Buch. Wir gehen weiter und künden die Revolution der ganzen deutschen Kultur. Wissenschaft und Hochschule stehen heute schon unter der nationalpolitischen Idee und werden getragen von der völkischen Aufbruchsbewegung, von der nationalsozialistischen Idee. Wir wissen aber, wir werden noch viel auszuräumen haben von jener Überfremdung, die in den letzten 14 Jahren über uns gekommen ist, von jener Zersetzung, die im Vordergrund gestanden hat. Viel ist aber auch schon geschehen. Ganze Anpflanzungen jenes Schrifttums, das aus dem Geiste der Zersetzung heraufgekommen ist, jenes Schrifttums, das volksfremd gewesen ist, die ist schon im Orkus verschwunden. Die politische Entscheidung hat die Bahn frei gemacht für die Erneuerung der Kultur. Deutschland wird auch geistig ein neues Antlitz tragen. Die alte Kaiserstadt Frankfurt wird ein deutsches Gesicht wiederbekommen, wie sie es einst getragen hat.